Stunde 2 Soundcheck. Am Mikrofon ist nach wie vor Thomas Elbern und stets im Groove Drum and Bass aus Deutschland ist das Thema. Das kann sich hören lassen und wird in 98 sicher für einige Anerkennung sorgen. Papa D und DJ Wolf nennen sich mittlerweile Zakra. Früher nannten sie sich Greenpeace. Von denen hören wir auch noch ein Stück im Laufe dieser Stunde. Sie stammen aus Hamburg und haben mit dem Stück In Motion gezeigt, dass sie Größen des Genres wie Adam F. in nichts nachstehen. Weiter geht's mit Polanoid aus dem tiefsten Ruhrgebiet. Wie steht's im Info so schön? Vertrackter Drum and Bass mit bis auf die Knochen sezierten Tiefbässen. Hier finden verfallene Industrielandschaften und verwirrende Autobahnnetze ihren adäquaten Soundtrack. der in Köln für regelmäßige Drum-and-Bass-Klänge sorgt, ist Bassface Sascha. Seit einiger Zeit ist der DJ auch als Soundtüftler in eigener Sache aktiv. Dokumentiert wird ein Stück seines Schaffens auf dem Sampler A Tribute to Lara Croft. Bassface Sascha mit Course of Course. Stupid. stupid till you open your mouth. Das waren Greenpeace aus Hamburg, die mittlerweile Tuckruff heißen, mit The Job. Zu finden ist das auf dem Sampler Funky Flavors. Weiter mit Bastard aus Bonn vom Sampler Wicked Wax Volume 2 Bird of Passage. Thank you. I know you're gonna dig this. We'll be right back. Das ist Herb Lefebvre, einer der Macher des Dortmunder Typhoon Labels und selber DJ und Produzent mit dem Stück Basspin Driver. Wie heißt es so schön über die Bremer Savage Crew? Drei Jungs aus Bremen, die Tag und Nacht in ihrem Studio hocken und produzieren, was das Zeug hält. Einer der ganz neuen Stücke von ihnen ist The Roller. Oh. Das war vom Sampler Wicked Wax Volume 2 Dennis X aus Worms mit dem Stück World of Shit. Das war's auch schon fast in dieser Ausgabe des Soundchecks. Beenden möchte ich diese Sendung mit View to the Future, mit denen ich auch schon angefangen habe. Ich kann nur sagen, Drum and Bass aus Deutschland, das wird ein Thema für 98 und weiter. Das ist heute schon klar und Ihnen beim Zuhören bestimmt schon aufgefallen. Thomas Ellmann war am Mikrofon und er sagt jetzt schon mal Tschüss.